Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Tote im Park. Es war nicht gerade das schönste Wetter für einen Spaziergang, aber manchmal kann sich das Unsereins nicht aussuchen. Ich machte mich auf den Weg und dieser führte mich an die Lindenbachstraße 23. Ein Mann hatte mich angerufen und mir zu verstehen gegeben, dass er einen Auftrag für mich hätte. Ich ging die Straße zweimal auf und ab, entdeckte jedoch kein Haus mit der Nummer 23. Nach der 21 kam ein Park. Ich ging hinein und fragte jemanden nach dem Weg. Lindenbach 23? Ja, da bist du hier richtig. Hm? Wohl neu in der Stadt, was? Nein, ich bin schon länger hier. Aber ich sehe hier nirgendwo ein Haus. Gut beobachtet. Hier gibt es nämlich kein Haus. Aber wer braucht heutzutage schon ein Haus, wo doch die Hypothekarzinsen dauernd steigen? Da hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt. Die Banken und die Politiker. Sind doch alle Scherzbolde. Mir können die nichts mehr vormachen. Ich dachte eher an jemand anderen. Kennen Sie einen Mann namens Schulz? Schulz? Moment mal. Na klar, ich heiße Schulz. Hätte ich beinahe vergessen. Kleiner Scherz, du verstehst. Nicht ganz. Weshalb haben Sie mich hierher bestellt? Ich? Dich bestellt? Wo denkst du hin? Nur weil hier wieder eine Bank frei geworden ist, bestelle ich doch keine neuen Pennbrüder hierher. Ich muss doch sehr bitten, ich bin nicht Ihr Bruder. Tut mir leid, aber ich erwarte noch jemanden, einen richtigen Detektiv, verstehst du? Ich bin Detektiv. Guter Witz. Darf ich den weitererzählen? Der Mann drehte sich um und wollte weggehen. Ich folgte ihm. Schließlich lässt sich unsereins nicht ungestraft nach draußen locken. Was soll das? Weshalb läufst du hinter mir her? Wenn Sie einen Moment stehen bleiben, kann ich Ihnen meine Karte zeigen. Philip Maloney, Privatdetektiv. Was? Sie sind das? Ja, weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Sehe ich wirklich schon so desolat aus? Naja, bei uns würden Sie kaum auffallen. Was denn? Sie sind nicht alleine? Gibt es hier noch mehr Parkwächter? Parkwächter ist gut. Wir leben hier. Da. Die Parkbank da hinten, da schlafe ich. Interessant. Und was hat das mit mir zu tun? Viel, Maloney. Die Bank gleich daneben, das ist die Parkbank, auf der Willi immer geschlafen hat, bis sie ihn vor einer Woche tot aufgefunden haben. Mit gebrochenem Genick. Verstehe. Man hat ihn umgebracht? Die Polizei glaubt, dass er besoffen war und unglücklich umgefallen ist. Ich glaube, dass ihm dabei jemand behilflich war. Haben Sie dafür Beweise? Das hat die Polizei auch gefragt. Nein, ich habe keine Beweise. Meine Nase, sehen Sie hier? Sieht übel aus. Meine Nase sagt mir, dass man ihn ermordet hat. Dieser Mann, der seit einigen Wochen schon um den Park herumschlich. Können Sie ihn beschreiben? Nein, aber ich würde ihn wiedererkennen. Seine Schritte. Jeder Mensch hat einen ganz speziellen Gang. Ich habe viel Zeit und ich beobachte die Leute beim Gehen. Sie gehen zum Beispiel unregelmäßig, Maloney. Sie belasten ihr linkes Bein stärker. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und Sie glauben, dass Sie den Mann an der Gangart erkennen können? Selbstverständlich. Schulz machte mir die Gangart des Mannes vor. Ich konnte sie nicht unterscheiden von all den anderen Gängen, die einem täglich über den Weg liefen. Vielleicht hatte der Mann eine Schraube locker, aber schließlich hat mich so etwas noch nie davon abgehalten, einen Fall anzunehmen. Willi war in Ordnung. Wissen Sie, seine Frau hat ihn verlassen. Und kurz darauf wurde ihm die Arbeitsstelle gekündigt. Das mit der Arbeitsstelle hat er nie verkraftet. Und so ist er bei uns gelandet. Und das werde ich wohl auch bald tun, wenn ich diesen Fall annehme. Ach so, keine Angst. Ich habe das mit den anderen abgesprochen. Wir werden ihr Honorar schon zusammenkriegen. Das hier ist so eine Art Anzahlung. Sie mögen doch Whisky, oder? Es gibt Leute, die tun für Geld alles. Ich machte also meine Ausnahmen. Und eine Flasche Whisky war immerhin ein guter Grund, um ein wenig die Polizei zu ärgern. Und dies tat ich dann auch. Na, Maloney, trinken Sie jetzt schon in aller Öffentlichkeit? Wieso sollte ich plötzlich meine Gewohnheiten ändern? Sie sollten vielleicht auch mal einen Schluck nehmen, denn ganz nüchtern betrachtet ist Ihnen wieder mal ein Mord durch die Latten gegangen. Mord? Wo? Im Park an der Lindenbachstraße. Ach so, der tote Penner, Willi Berchtold, Genickbruch. Der Mann hatte 3 Promille im Blut, Maloney. Es gab keinerlei Spuren, die auf einen Mord hindeuteten. Manchmal frage ich mich, ob die Penner nun im Park oder im Polizeipräsidium zu Hause sind. Jetzt mal halblang, Maloney. Wenn Sie unbedingt Ihre Zeit totschlagen wollen, dann kümmern Sie sich um den Fall. Aber lassen Sie meine Beamten in Ruhe. Und wenn Ihnen zufällig ein Mörder über den Weg läuft, dann können Sie ihn uns ja per Paketpost zustellen. Aber vergessen Sie nicht, das Paket zu frankieren. Er kümmerte sich wieder um andere Dinge. Genau genommen tat er nichts anderes, als das Telefon anzustarren. Aber schließlich gehört auch das zum Beamtendasein. Mein Dasein führte mich zu Frau Berchtold, der Frau, die sich von ihrem Willi getrennt hatte, ehe dieser im Park landete. Der Park vor ihrem Haus war beinahe so groß wie jener, in dem ihr Ex-Mann das Zeitliche segnete. Ein Privatdetektiv? Tut mir leid, aber was mein ehemaliger Mann so trieb, interessiert mich nicht. Auch nicht, dass er nun tot ist? Er ist tot, ja. Und ich habe ihn früher auch gemocht. Aber das ist lange her. Sie haben sich das Leben wieder ganz hübsch eingerichtet. Gehört das alles Ihnen? Ja, das heißt, ich habe wieder geheiratet. Und da passt ein versoffener Pennbruder nicht mehr gut zum Image, nicht wahr? Was wollen Sie damit sagen? Ach nichts, war nur so eine Idee. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt wieder gehen. Die Frau ließ mir keine Wahl. Ich wartete noch eine Weile und inspizierte dann die Garage des Hauses. Da soll mal einer sagen, dass Privatdetektive kein Gespür für dramaturgische Effekte haben. In der Garage fand ich ein paar Schuhe, an denen Erde klebte, und eine Schaufel, an der Blut klebte. Ich lächelte milde und zündete mir eine Zigarette an. Ich klingelte noch einmal bei Frau Berchtold. Sie sah nicht gerade begeistert aus, als sie mir öffnete. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nicht mit Ihnen sprechen möchte. Vielleicht sprechen Sie lieber mit der Polizei. Also ich persönlich würde Ihnen davon abraten. Polizisten hinterlassen einen unangenehmen Geruch im Haus. Was soll das? Ich habe nichts verbrochen. Schon möglich, aber in Ihrer Garage liegt eine Schaufel, an der Blut klebt. Und Ihr Ex-Mann wurde mit gebrochenem Genick aufgefunden. Das könnte doch hinhauen, nicht wahr? Ach so. Die Schaufel gehört meinem Mann. Meinem jetzigen Mann. Sie glauben doch wohl nicht, dass er ein Mörder ist. Ich lächelte und Frau Berchtold wurde ein wenig verlegen. Schließlich ließ sie mich rein in die gute Stube. Es dauerte eine Stunde, bis ihr Mann auftauchte. Ich blätterte in der Zwischenzeit ein wenig in den Zeitschriften, die im Haus herumlagen. Der neue Herr Berchtold sah blendend aus und roch nach Deo und frischen Geschäftsabschlüssen. Tach, mein Name ist Huber und Sie sind also der Privatdetektiv. Ja, und ich untersuche den Mordfall Willi Berchtold. Moment mal! Willi wurde nicht ermordet. Das war ein Unfall. Das sagt die Polizei, ich weiß. Aber Polizisten tippen öfters daneben, deshalb gibt es auch so wenige Lottomillionäre bei der Polizei. Ach, deshalb das ganze Theater um die Schaufel. Genau. An Ihrer Schaufel klebt Blut, Herr Huber. Na und? Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich die Schaufel bei der Polizei untersuchen lassen. Da habe ich allerdings etwas dagegen. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Meine Frau ist durch den Tod dieses Mannes und das Zusammenleben davor schon genug in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie wird noch viel mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ihr neuer Mann plötzlich im Gefängnis sitzt. Du hast doch nicht... Unsinn! Das Blut an der Schaufel stammt von einem Marder, den ich erschlagen habe. Der wollte sich durch die Gummischläuche im Wagen beißen. Und jetzt bitte ich Sie zu gehen. Wir erwarten nämlich noch Gäste. Ich ging. Die Schaufel nahm ich gleich mit. Schließlich hatte dieser Huber genug Geld, um sich 1 Million neue Schaufeln zu kaufen. Und unser eins hat nicht mal genug Schaufeln, um sich das eigene Grab zu schaufeln. Ich ging in mein Büro, trank noch etwas aus der Flasche Whisky und legte mich dann unter den Schreibtisch. Ein paar Stunden später erwachte ich mit heftigen Kopfschmerzen. Das hat man nun davon, wenn man sich in Naturalien bezahlen lässt. Ich machte einen Spaziergang. Schließlich landete ich an der Lindenbachstraße. Hey, Maloney, ist das Zufall oder hat man Ihnen die Wohnung gekündigt? Nein, nein, ich erhole mich nur von dem Fusel, den Sie mir als Anzahlung gegeben haben. Ach so, Gewohnheitssache. Aber Moment. Sehen Sie das da? Was? Da hinten. Ja, da liegt einer am Boden. Nach den Wohnungen sind jetzt auch noch die Parkbänke knapp geworden. Aber schnell, kommen Sie. Schulz zerrte mich quer durch den Park. Schließlich standen wir vor dem Mann, der gekrümmt am Boden lag. Aus einer Wunde am Kopf sickerte Blut. Ich fühlte ihm den Puls. Da war nichts mehr zu machen. Der Mann war tot. Das ist Theo. Dieser Schweine. Theo war ein Arschloch, aber das ist noch lange kein Grund, ihn umzubringen. Haben Sie jemanden beobachtet? Vielleicht eine spezielle Gangart? Nein. Ich war heute bei ein paar Freunden eingeladen. Unten am See. Auch ein hübscher Park. Allerdings nicht sehr windgeschützt. Vielleicht hat sonst jemand etwas gesehen. Scheint aber niemand hier im Park zu sein. War ziemlich kalt in der Nacht. Da ziehen es die meisten vor, im Asyl zu schlafen. Warten Sie mal, da drüben die Frau, die versucht, das Auto zu starten. Die war schon hier, als ich ankam. Tatsächlich saß da eine Frau in einem Auto. Sie versuchte es zu starten und machte einen nervösen Eindruck. Als ich neben ihrem Auto stand, sah sie mich erschrocken an. Genau in diesem Augenblick sprang der Motor an. Der Wagen brauste davon. Die hat es aber eilig. Wetten, dass die etwas weiß oder gesehen hat? Bloß schade, dass ich mir die Autonummer nicht gemerkt habe. Wenn Sie mich zum Frühstück einladen, sag ich sie Ihnen. Sie haben die Autonummer? Auch so ein Hobby von mir. Ich bringe mir ständig Autonummern ein, um mein Gedächtnis zu trainieren. Ich habe schon immer gewusst, dass Sie einmal hier enden werden, Maloney. Da, schau her. Hat sie Ihre Frau von der Bettkante gestoßen oder sind das erste Anzeichen von seniler Bettflucht? Nichts dergleichen, Maloney. Ein Anwohner hat uns angerufen. Im Park soll ein toter Mann liegen. Allerdings, ein neues Mordopfer. Das werden wir ja sehen. Schon bald war der Park mit Polizisten gefüllt. Schulz zog es vor, das Ganze aus gebührender Distanz zu beobachten. Ich trank zwischendurch mit ihm einen Kaffee in einer Kneipe, die neben dem Park lag. Dann fühlte ich mich gestärkt genug, um wieder dem Polizisten gegenüberzutreten. Sieht ähnlich aus wie bei diesem Willy Berchtold. Seltsam ist nur, dass an der Parkbank kein Blut ist. Irgendwo muss sich der Mann gestoßen haben. Aber auch das werden wir noch herausfinden. Daran zweifle ich keine Minute. Sie waren schon immer gut im Herausfinden von Dingen, die in Wirklichkeit gar keine Dinge waren. Sie reden wieder einmal in Rätseln, Maloney. Diese Leute trinken einfach zu viel. Und dann fallen sie um. Und ab und zu fällt halt einer zu Tode. Daran ist nichts Ungewöhnliches, Maloney. Einmal ist kein Mal, aber zweimal ist schon mehr als Zufall. Alte Maloney-Weisheit. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Maloney. Und das tat ich dann auch. Zusammen mit Schulz ging ich in mein Büro und blätterte im Autonummernverzeichnis. Schon bald hatte ich, was ich brauchte. Die Frau wohnte in einem kleinen Haus in der Altstadt. Das Haus war so klein, dass man im Treppenhaus nicht aneinander vorbeigehen konnte. Ich klingelte im zweiten Stock. Schulz stand hinter mir und schnaufte wie ein Marathonläufer, dem man einen Zentnersack auf den Rücken gebunden hatte. Sie? Sie sind doch der Mann aus dem Park. Sie haben mir einen Schönschrecken eingejagt. Was wollen Sie von mir? Ein Geständnis, wenn's recht ist. Was soll ich gestehen? Zwei Morde. Morde? Ich? Haben Sie sonst noch ein Problem? Idiot. Ich kenne die Frau Maloney. Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich war mir nicht sicher. Ich hab's ja nicht gehen sehen. Und wenn ich jemanden nicht gehen sehe, kann ich ihn schwer wiedererkennen. Richtig, Sie sind ja auf die Beine fixiert. Und wer ist die Frau? Und die gehört zu diesem komischen Verein, der sich um die öffentlichen Parkanlagen bemüht. Sie kam ab und zu und goss die Blumen im Park. Eine ziemlich seltsame Frau. Entschuldigung, darf ich mal durch? Gar nicht so einfach. Au! Können Sie nicht aufpassen? Tut mir leid, aber das kommt davon, wenn man in fremden Treppenhäusern rumsteht. Das ist der Maloney. Wer? Diese Gangart, ich habe sie gleich wiedererkannt. Das ist der Mann, der vor Willis Tod manchmal im Park herumgeschlichen ist. Haben Sie das auch bemerkt, dieses leichte Nachziehen des rechten Fußes? Typisch für sehr ehrgeizige Leute, die haben ständig Angst, neben den Schuhen zu stehen. Ich zog meine beiden Füße nach unten und folgte dem Mann. Schulz versuchte sich anzuhängen, gab aber nach einigen Metern resigniert auf. Zwei Straßenecken weiter hatte ich den Mann eingeholt. Hey, was machen Sie da? Lassen Sie mich los! Das Loslassen kommt später. Zuerst pack ich zu und Sie aus. Was soll das? Ich rufe gleich die Polizei. Ist mir auch lieber, wenn Sie das machen. Mich mag die Polizei nicht sonderlich, aber an einem Doppelmörder haben die Freude. Sie Verdammter! Ich muss weg! Ich habe eine dringende Sitzung, verstehen Sie? Na, dann sitzen Sie mal schön. Wie wär's mit lebenslänglich? Sie können mir nichts anhängen. Sie nicht. Und ob ich das kann? Hier, hier, sehen Sie? Was ist das? Eine Anstecknadel. Und ich kann Ihnen noch viel mehr anhängen, wenn Sie nicht endlich gestehen. Ah, also gut. Aber erst nach der Sitzung. Ich werde nämlich heute zum Präsidenten des Vereins zur Verschönerung der städtischen Parkanlagen gewählt. Bis heute war ich nur Vorstandsmitglied. Und da haben Sie den Park an der Lindenbachstraße mit zwei Leichen verschönert. Ich habe diese Leute gewarnt. Der Park war mustergültig, bis diese Penner auftauchten. Die Arbeit von Jahren wurde durch sie vernichtet. Und meine Chancen auf das Präsidium ebenfalls. Und da haben Sie zugeschlagen. Die Leute sind doch sowieso schon so gut wie tot. Ich habe sie doch nur erlöst. Was glauben Sie, was die für eine Zukunft gehabt hätten? Jedenfalls eine freiere als die Zukunft, die Sie vor sich haben. Leute wie Sie sollte man zu Suppenwürfeln verarbeiten. Ich glaube allerdings nicht, dass irgendjemand diese Suppe auslöffeln möchte. Diese Stadt erstickt im Dreck dieser Leute. Die Touristen bleiben aus und die Parkanlagen verkommen zu Kloaken. Der Verein zur Verschönerung der städtischen Parkanlagen hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Stadt wieder zum Blühen zu bringen. Ich hörte dem blühenden Unsinn noch eine Weile zu. Dann übergab ich den Mann der Polizei. Schulz bezahlte meine Bemühungen mit ein paar Flaschen übelriechenden Whiskys. Ich besuchte ihn später noch einige Male im Park. Wer weiß schon, wo er eines Tages enden wird. Ich jedenfalls würde es vorziehen, im Park bei den Pennbrüdern zu enden, als in irgendeinem Büro Anweisungen von irgendwelchen Pennern ausführen zu müssen.